Einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News zufolge führten die südkoreanischen und japanischen Bürgerinitiativen am 13. August in Tokio eine Demonstration gegen Krieg und für Frieden durch. Ab 2006 sprechen sich diese Organisationen durch die regelmäßigen Demonstrationen anlässlich des Tages der Niederlage des japanischen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg gegen den Besuch im Yasukuni-Schrein mit den Namensschildern der erstklassigen Kriegsverbrechen und für den Frieden aus. Die südkoreanischen Massenmedien wie News 1, Seogye-ilbo und Gungmin-ilbo berichteten, dass die Oppositionsparteien Südkoreas immer härter von der Regierung die Annullierung der Übereinkunft mit Japan über die Frage der Sexualsklaven der japanischen Armee verlangen.